Sonett 18 aus die Sonette an Eyard von Anton Wildgans. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sonett 18. Doch ich will nicht, dass du Gefährtin seist. In diesem Namen prahlt die große Lüge. Wenn du bewirkst, dass ich mich klar vergnüge, nenne ich gerne dies Bewirken Geist. Mit andern lebt man, was man Leben heißt, übt seine Pflicht, spannt sich ins Jochgefüge der Arbeit ein für sie und holt sich Büge, die keines Gottes Hammer grade schweißt. Du aber sei für mich das seltene Fest, das Bacchanal, bei dem man sich verschwendet, denn die Alltäglichkeit macht stumpf und schändet den Gott in uns und gibt dem Tier den Rest, dass wir es schleppen, wie ein Dumpf gepresst, dies Tier sein, das den Menschen erst vollendet. Ende von Sonett 18.